1945 waren wir auf Rügen umquartiert. Von dort mussten wir dann wieder in ein Dorf. Dort starb meine kleine Schwester an Typhus. Mein Vater ist umgekommen. Dann mussten wir weiter und in ein anderes Dorf. Da starb meine andere Schwester auch an Typhus. Dann kamen wir in einen Güterwagen und fuhren nach Rügen, nach Binz, und dort starb meine Mutter.